Lieschen Meier, für Otto Normalverbraucher, für Max Mustermann und auch für den, der schon 10 Dollar kann. Kurz, Members verschiedenster Szenen und Kastentum.